wieder euren Weg. Und ihr seid die Figuren in unserem Spiel. Denn erst wenn der Sturm durch eure Köpfe fegt, sind wir angekommen an unser Ziel. Die Einsamkeit ist überwunden, die schwere Zeit geschafft. Man liegt sich wieder in den Armen, es wird gesungen und gelacht. Und jeder denkt eine neue CD, wenn ich die noch nur hätte. Auf tausend Kehlen schallt der Name Eden Sam. Es wird gesungen.